nova sucurs. Du bist der Lügner einer Generation. Die Straße war doch dein Zuhause. Doch wenn du gehen willst, geh zu Gott. Du hast uns alle verraten und alle verkauft. Du Mittelmäßigkeit bleibt dein Zuhause. Du wolltest was Besseres sein. Du doch am Ende bleibst du allein. Immer zu den Sternen greifen, jetzt ist man nicht dazu bestimmt. Doch in der Gosse endet alles, wenn man nichts gibt und nur nimmt. Du Stück Scheiße, du